Dienst vollendet, dann scharrt den mühsam ein. Ein Tränlein noch gespendet, ein Gruß ins Grab gesendet, darauf ein Leichenstein. Sanft modre dein Gebein. Und wenn ein Jahr verflossen, dann die ihr lauft und hinkt, Zechbrüder und Genossen, der Tag sei froh begossen, ein blanker Tropfen blinkt, mir zum Gedächtnis trinkt. Ihr sollt Bescheid mir geben, das ist mein Letztgebot. Die Becher sollt ihr heben, lasst meinen Leichnam leben, vorbei ist alle Not, hochmühsam, hoch der Tod.